Glaubst du an die Treue? Glaubst du ans System? Traust du denn der Reue oder machst du's gern bequem? Glaubst du deshalb alles, was man dir erzählt? Tanzt in jedem Fall, weil hinterfragen quält. Herzlichen Glückwunsch, du dämlicher Idiot. Na, seit wie vielen Jahren sind wir denn schon tot? Immer Schlimmer-Schlucken, was man dir so gibt. Und ja, nie auf Punkten, denn sonst hat dich niemand lieb. Du willst doch nur dazugehören, das muss ich doch verstehen. Aber sicher doch, du Arschloch, auf nimmer Wiedersehen. Vertraust du unserer Kanzlerin? Vertraust du deiner Frau? Glaubst du an Hauptgewinn oder nimmst du es nicht so genau? Glaubst du deshalb jedem, der dir was erzählt? Denn du willst nur leben und hinterfragen quält. Herzlichen Glückwunsch, du kleines Herzschwein. Komm uns auf deinen Punsch oder schwere dich ein. Immer schön was auf. Was man dir stellt, nicht aus dem Ruder laufen, sonst verbrannt ich die Welt. Diese dämliche Kacke, dieses Allerabsichtig, die ganze Welt nur ein Kanacke mit Selbsterhaltungstrieb. Du willst doch nur dazugehören, das muss ich doch verstehen, aber klar, blödes Arschloch, auf immer Wiedersehen. Glaubst du an die Treue? Glaubst du ans System? Traust du denn der Reue oder machst du's gern bequem? Glaubst du deshalb alles, was man dir erzählt? Tanzt in jedem Fall, weil hinterfragen quält.